Ich besuchte die Fabriken aller Branchen, ging zu den Menschen an den Webstühlen, Drehbänken, ins Pelzwerk, mit einem Wort dahin, wo sie ihre Arbeit verrichteten. Mehr als 70.000 Menschen gab ich die Hand. Etwas anderes hatte ich ihnen nicht zu bieten. Und es war bewundernswürdig und groß, dass mich nicht ein einziger Arbeiter nach Lohn fragte. Umso mehr aber leuchteten die Augen vor Freude und Stolz, dass man nun im neuen Deutschland zu den Volksgenossen an die Werkbank kam, um sein hartes Los kennenzulernen und ihn als Menschen zu werten und zu achten. Es genügt doch nicht, sich über den Unverstand mancher Unternehmer zu erhitzen und zu schimpfen, sondern es war unsere Aufgabe, genauso wie beim verhetzten Arbeiter unser Erziehungswerk am Unternehmer mit derselben Liebe und derselben Ausdauer durchzuführen. Regieren heißt nicht Gewalt anwenden, sondern ein Volk erziehen und immer wieder, wenn es auch mühsam ist, es auf den rechten Weg lenken. So unternahm ich denn eine weitere Reise. Sie galt in der Hauptsache dem deutschen Unternehmer. Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit war verkündet. Der Unternehmer sollte nach dem Willen der Gesetzgeber wiederum der Herr im Hause sein. Jedoch würde dieser Herrenstandpunkt, falls er nach liberalistischem Prinzip falsch verstanden worden wäre, verheerend, ja geradezu vernichtend gewirkt haben. So reiste ich genauso wie bei meiner zweiten Besichtigungsreise von Stadt zu Stadt und predigte immer wieder das wahre Führertum, verbunden mit größter Verantwortung, und ließ keinen Zweifel darüber, dass die NSDAP und ihr verlängerter Arm, die Deutsche Arbeitsfront, eine willkürliche Auslegung des Gesetzes niemals zulassen würde. Und ich möchte es hier betonen, dass gerade diese Reise noch einen weit größeren Erfolg zeigte als die vorherige durch die Betriebe.